Hä? Was war das denn? Du warst doch gerade bei 29. Jetzt war plötzlich 61. Wo sind wir hier eigentlich? Was da? Ja, wir werden hier. Nein. Jena. Guten Tag, meine Damen und Herren. Im Namen der Deutschen Bahn begrüße ich Sie hier auf der Fahrt nach Rostock. Ladies and gentlemen, welcome on board ICE Tour Rostock. The bus is located on coach number 26. We wish a pleasant journey.